Abschnitt 15 aus Die Blinde, Band 1 von Wilkie Collins, übersetzt von Emil Lehmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 15. Kapitel. Ereignisse am Krankenbett. Ich bin, wie man sich gütigst erinnern wolle, meinem ganzen Wesen nach Französin und daher immer bestrebt, mir so viel wie möglich trübe Eindrücke fernzuhalten. Aus diesem Grunde kann ich mich wirklich nicht entschließen zu schildern, was zwischen meiner blinden Lucilla und mir vorging, als ich unser hübsches Wohnzimmer betrat. Es rührte mich damals zu Tränen und es würde mich und vielleicht auch den Leser wieder zu Tränen rühren, wenn ich berichten wollte, was das zarte junge Wesen litt, als ich ihr die traurige Nachricht mitteilte. Ich will es nicht in Abrede stellen, ich habe eine unüberwindliche Abneigung gegen Tränen. Sie greifen die Nase an und meine Nase ist das Beste an meinem Gesichte. Lass uns, meine schönen Freundinnen, unsere Augen dazu gebrauchen, Eroberungen zu machen, nicht aber zum Weinen. Es genüge, dass, als ich nach Browndown zurückkehrte, Lucilla mich begleitete. Es war das erste Mal, dass ich an Lucilla eine Regung von Eifersucht auf uns Glückliche, die wir sehen konnten, beobachtete. Kaum hatte sie Oskars Zimmer betreten, als sie darauf bestand, sich so nahe an das Bett zu setzen, dass sie uns, während wir den Verwundeten pflegten, hören oder berühren könnte. Sie setzte sich auch sofort an den bis jetzt von Frau Gutheridge eingenommenen Platz und fing an, Oskars Gesicht und Stirn mit kaltem Wasser zu besprengen. Sie war selbst auf mich eifersüchtig, als sie entdeckte, dass ich die Umschläge auf der Wunde anfeuchtete. Ich reizte sie dadurch, das Antlitz des armen, bewusstlos daliegenden Kranken ohne Rücksicht auf unsere Gegenwart zu küssen. Die Wirtin aus der guten Hand war eine Frau nach meinem Sinn. Sie wusste, allen Dingen eine heitere Seite abzugewinnen. »Sie ist in ihn verliebt, nicht wahr?« flüsterte sie mir zu. »Da dürfen wir uns wohl auf eine Hochzeit in Dymchurch gefasst machen.« Bei den Küssen und dem Geflüster wurde es dem einzigen anwesenden Manne, Frau Gutheridge Bruder, sehr unbehaglich. Er gehörte zu der großen und respektablen Klasse von Engländern, die nicht wissen, was sie mit ihren Händen anfangen oder wie sie ein Zimmer verlassen sollen. Es tat mir leid, er war wirklich ein hübscher Mann. »Gehen Sie doch ein wenig in den Garten und rauchen Ihre Pfeife, Herr Gutheridge«, sagte ich. »Wir wollen Sie aus dem Fenster rufen, wenn wir Ihrer hier oben bedürfen.« Frau Gutheridges Bruder warf mir einen Blick voll unaussprechlicher Dankbarkeit zu und machte sich davon, als wenn man ihn aus einer Falle, in der er sich verfangen, befreit hätte. Endlich erschien der Arzt. Gleich seine ersten Worte gewährten uns eine unbeschreibliche Erleichterung. Die Hirnschale unseres armen Freundes war nicht verletzt, es hatte eine Erschütterung des Gehirns stattgefunden und in der Haut befand sich eine offenbar mit einem stumpfen Instrumente beigebrachte Wunde. Für die Wunde hatte ich vor Ankunft des Doktors alles getan, was erforderlich war. Was das Gehirn anlangte, so hoffte der Arzt, dass Zeit und sorgfältige Pflege alles wieder in Ordnung bringen werde. »Seien Sie guten Muts, meine Damen«, sagte dieser Engel von einem Mann. »Es ist nicht der mindeste Grund vorhanden, sich wegen des Patienten Sorge zu machen.« 4 oder 5 Stunden, nachdem wir ihn am Fußboden der Werkstätte gefunden hatten, kam Oskar wieder zu sich. Das heißt, er öffnete die Augen und blickte wie abwesend umher. Der Geist des Armen war noch ganz irre. Er erkannte niemanden. Er machte mit seinen Fingern die Bewegung des Schreibens und sagte in dringendem Tone immer wieder: »Geh nach Hause, Jix, geh nach Hause«, in der Idee, dass er noch hilflos am Boden liege und das Kind uns zu Hilfe rufen solle. Später am Abend schlief er ein. Den ganzen nächsten Tag zeugten seine Äußerungen noch von Geistesabwesenheit. Erst am nächstfolgenden Tage kam er langsam wieder zu vollem Bewusstsein. Lucilla erkannte er zuerst. Sie war gerade damit beschäftigt, sein schönes kastanienbraunes Haar zu bürsten, da streichelte er zu ihrer unaussprechlichen Freude ihre Hand und murmelte ihren Namen. Sie flüsterte ihm etwas ins Ohr, was das bleiche Gesicht des jungen Mannes erröten und seine matten Augen vor Freude strahlen machte. Einige Tage später gestand sie mir, dass sie ihm zugeflüstert habe: Werden Sie besser um meinetwillen.« Sie schämte sich durchaus nicht, so deutlich gesprochen zu haben. Im Gegenteil, sie triumphierte darüber und sagte in sehr entschiedenem Tone, »Lassen Sie mich nur machen, ich will ihn erst heilen und dann sein Weib werden.« Eine Woche später befand er sich wieder im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte, war aber noch entsetzlich schwach und erholte sich nur sehr langsam von der Erschütterung, die er erlitten hatte. Er war jetzt imstande, uns bruchstückweise zu erzählen, was in der Werkstatt vorgefallen war. Nachdem Frau Goodrich und ihre Tochter zur gewöhnlichen Zeit das Haus verlassen hatten, war er auf sein Zimmer gegangen, hatte sich dort eine Weile aufgehalten und war dann wieder hinuntergegangen. Als er sich der Werkstätte näherte, klangen ihm aus dem Zimmer flüsternde Stimmen entgegen. Es war ihm sofort klar, dass hier etwas nicht in Ordnung sei. Er versuchte sachte, die Tür zu öffnen und fand sie verschlossen. Die Räuber hatten offenbar diese Vorsichtsmaßregel gebraucht, um von niemand im Hause bei ihrer Diebesarbeit überrascht zu werden. Der einzige andere Weg, in das Zimmer zu gelangen, war der, dessen wir uns bedient hatten. Oskar ging um das Haus herum in den Hintergarten und sah hier vor der Pforte eine offene Chaise halten. Dieser Umstand erschien ihm höchst auffallend. Hätte er nicht die Tür der Werkstätte in so mysteriöser Weise verschlossen gefunden, so würde er bei dem Anblick des Wagens nichts weiter geargwohnt haben als die Ankunft einiger unerwarteter Besucher. Begierig, das Rätsel zu lösen, stieg er durch das Fenster in das Zimmer und sah hier die beiden Männer vor sich stehen, welche Jix 10 Tage vorher an die Gartenmauer gelehnt gefunden hatte. Als er sich dem Fenster näherte, kehrten sie ihm beide den Rücken zu und waren eifrig damit beschäftigt, die Kiste, welche die Metallplatten enthielt, mit Stricken festzubinden. Bei seinem Eintreten erhoben sie sich und vertraten ihm den Weg. Dieser Raub bei hellem Tageslicht machte Oskars leicht erregbares Blut sofort heftig aufwallen. Er stürzte auf den jüngeren von den beiden Gesellen, der ihm gerade am nächsten stand, zu. Der Spitzbube sprang beiseite, so dass Oskar ihn nicht erreichen konnte, ergriff einen auf dem Tische bereitliegenden, mit Blei gefüllten ledernen Schaft, einen sogenannten Totschläger, und schlug Oskar damit auf den Kopf, bevor er noch wieder zu sich kommen und dem Mann entgegentreten konnte. Was sich von jenem Augenblick an bis dahin, wo er nach der ersten Erschütterung des Schlages wieder zur Besinnung gekommen war, zugetragen hatte, wusste er nicht. Er fand sich schwindelig und blutend auf dem Boden liegen und sah das Kind, welches, während er besinnungslos dagelegen hatte, ins Zimmer geschlendert sein musste und nun starr vor Entsetzen vor ihm stand. Der Gedanke, sich ihrer zu bedienen, um sich Hilfe zu verschaffen, kam ihm wie eine Eingebung, sobald er sie erkannt hatte. Er bewog das Kind durch schmeichelndes Zureden, sich so nahe an ihn heranzuwagen, dass er es mit der Hand erreichen konnte, tauchte seinen Finger in das Blut, das seinem Kopfe entströmte, und schrieb damit auf den Rücken des Kinderkleides die schreckliche Botschaft, welche ich herausbuchstabiert hatte. Nachdem er das getan hatte, nahm er seine letzten Kräfte zusammen, um Jix sanft an das offene Fenster zu schieben und sie anzuweisen, nach Hause zu gehen. Während er noch die Worte geh nach Hause wiederholte, fiel er von Blutverlust erschöpft wieder in Ohnmacht, sah aber noch oder bildete sich einzusehen, wie das Kind starr vor Entsetzen hartnäckig im Zimmer stehen blieb. Wann der Mut und die Einsicht ihr gekommen waren, nach Hause zu laufen, davon wie von allem Übrigen, was sich seitdem ereignet hatte, wusste er natürlich nichts. Sein nächster mit Bewusstsein empfangener Eindruck war, wie schon erwähnt, der Anblick der an seinem Bette sitzenden Lucilla. Diesem von Oskar erstatteten Berichte folgte eine ergänzende Mitteilung der Polizei. Die Behörden waren tätig und die Dorfbewohnerschaft befand sich tagelang in einem Zustande fieberhafter Aufregung. Nie hat wohl bei einem Verbrechen eine gründlichere Nachforschung stattgefunden und nie ist wohl ein dürftigeres Ergebnis erzielt worden. Es wurde nichts Wesentliches, was ich nicht schon selbst herausgefunden hatte, entdeckt. Man gewann die Überzeugung, dass, wie ich es vermutet hatte, der Raub ein wohlüberlegter gewesen sei. Obgleich keiner im Pfarrhause die Diebe gesehen hatte, so wurden sie doch, wie von der Behörde festgestellt wurde, an jenem Tage, wo die unglückliche Kiste mit den Metallplatten zuerst in Browndown abgeliefert worden war, in Dimchurch gesehen. Nachdem sie mit Muße das Haus untersucht und sich mit den häuslichen Gewohnheiten der Bewohner desselben bekannt gemacht hatten, waren die Spitzbuben zum zweiten Male, ohne Zweifel um den Raub zu begehen, damals ins Dorf gekommen, als wir sie entdeckt hatten. Als sie ihren Plan durch die unerwartete Rücksendung der Gold- und Silberplatten nach London vereitelt sahen, hatten sie ihre Zeit abgewartet, waren mit der Kiste wieder nach Browndown gekommen und hatten dank der einsamen Lage des Hauses und dem mörderischen Schlage, mit welchem sie Oskar bewusstlos zu Boden streckten, ihren Zweck erreicht. Mehr als ein Zeuge war auf der Straße von Brighton ihrer Chaise mit der Kiste begegnet. Als sie aber den Wagen wieder zu dem Fuhrwerksbesitzer brachten, von welchem sie denselben gemietet hatten, war von der Kiste nichts mehr zu sehen. Komplizen in Brighton waren ihnen aller Wahrscheinlichkeit nach behilflich gewesen, die Metallplatten aus der Kiste zu entfernen und in gewöhnliche Reisekoffer, die keine besondere Aufmerksamkeit an der Eisenbahnstation erregen konnten, zu verpacken. So lautete die Erklärung der Polizei, und gleich viel, ob sie nun richtig oder unrichtig war, so stand fest, dass die Spitzbuben nicht gefasst wurden und dass der räuberische Einbruch in Oskars Haus auf die lange Liste der Verbrechen gesetzt werden muss, welche so geschickt ausgeführt werden, dass der Arm des Gesetzes die Täter nicht erreicht. Wir für unser Teil kamen alle darin überein, Lucillas Beispiel zu folgen und uns nicht in nutzlosen Klagen zu ergehen, sondern dankbar dafür zu sein, dass Oskar ohne ernste Verletzungen davongekommen war. Das Übel war nun einmal geschehen. In dieser philosophischen Stimmung sahen wir die Sache an, während unser Patient sich erholte. Wir brüsteten uns alle mit unserem so ungemein verständigen Verhalten und... Ach, wir armen, kurzsichtigen Menschen, wir waren alle in einem verhängnisvollen Irrtum befangen. Weit entfernt sein Ende erreicht zu haben, hatte das Übel erst angefangen. Die eigentlichen Folgen des in Browndown verübten Raubes sollten sich noch erst zeigen und sollten ihre eigentümliche und traurige Wirkung jedem Mitgliede des kleinen in Dimchurch versammelten Kreises fühlbar machen. Ende von Abschnitt 15, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 12. Dezember 2023.